Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár. Das geh ich zum Massen, dort bin ich sehr genehm. Ich duze alle Damen, ruf sie beim großen Namen. Lolo, toto, toto, margo, jo, jo, fro, fro. Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland. Der Tag voll der Frauen.